Commerzbank-Arena, ich weiß. Ja, ich war schon paar Mal da. Wie heißt es bei euch? Maschmeyer-Arena. Nee. Swiss Life. Total gut. Das schreibt man so wie 1 Live oder was? Oder nee, wie hießen früher mal diese Leben, Sänger? Alter, so. Freiheit. Freiheitsstadion. Schöne gut, Woche. Geht in den Wald. Ich hoffe, ihr habt besseren Empfang da als ich.